Am 7. Juni fanden Massenkundgebungen der Städte Nampo und Rason dafür statt, den Beschluss des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas konsequent durchzusetzen und im 200-Tage-Kampf ehrenvolle Sieger zu werden. Daran nahmen teil Funktionäre, Werktätige, Jugendliche und Studenten aus den regionalen Partei-, Macht- und Wirtschaftsorganen, Massenorganisationen, Werken, Betrieben, Landwirtschaftsbetrieben, Hochschulen und weiteren. Auf den Veranstaltungen riefen die Referenten und Redner dazu auf, sich unter der Führung der großen Partei wie ein Mann dazu zu erheben, im 200-Tage-Kampf der Treue für die konsequente Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas wiederum ehrenhafte Sieger zu werden. Danach gab es Massendemonstrationen.